Wir bleiben immer in Verbindung. Ich weiß nicht, ob du das auch schon mal zu jemandem gesagt hast. Wenn ich mich recht entsinne, dann habe ich das so in der Art ungefähr das erste Mal gesagt, als ich knapp 5 Jahre alt war, und zwar zu meinem damaligen kleinen Freund Hagen Möck. Wir bleiben immer in Verbindung. Das hing damit zusammen, dass meine Eltern auf dem anderen Ende von Eutin, wo ich groß geworden bin, gebaut haben. Und ja, ich natürlich wollte, dass wir weiter Freunde bleiben. Und heute muss ich leider sagen, ich weiß nichts mehr von Hagen. Das hat sich zerschlagen. Wir bleiben immer in Verbindung. Das war nichts. Und wir bleiben in Verbindung, das haben wir uns auch als Abschlussjahrgang damals nach dem Studium am theologischen Seminar versprochen. Da waren wir 12 Klassenbrüder, die wir da zusammen unterwegs waren. Und wir haben das tatsächlich auch 10 Jahre durchgehalten, dass wir uns zweimal im Jahr einen Rundbrief geschrieben haben, so dass wir gut voneinander Bescheid wussten. Heute allerdings ist es so, dass ich noch so zu 3 bis 4 von den 12 hin und wieder mal Kontakt habe. Und auch als ich nach meiner ersten Dienststelle, die war in Sachsen, in Auerbach, 2000 wieder hier nach oben zog, nach Hamburg-Lockstedt, wo meine Frau und ich dann 13 Jahre noch Gemeindedienst gemacht haben, da haben wir auch zu einem Ehepaar aus Auerbach gesagt, lasst uns in Verbindung bleiben. Allerdings haben wir da keinen Modus festgesetzt, wie oft und so weiter. Und ich glaube, das hat unserer Beziehung ganz gut getan, dass wir da nicht irgendwie so einen Zwang hatten. Denn bis heute haben wir immer noch Kontakt zueinander, ganz locker. Aber wenn wir uns treffen, dann ist das so, als würden wir uns gerade letzte Woche gesehen haben, auch wenn vielleicht schon Monate dazwischen lagen, dass wir wieder miteinander zu tun hatten. Ich bin froh, dass diese Verbindung steht. Wir bleiben immer in Verbindung. Wie ist das eigentlich mit unserer Verbindung zu Gott? Wie sieht das da aus? Ihr seht, mein Predigtthema heute ist immer in Verbindung mit Gott. Aber wie? Wie geht das, dass wir 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche, 365 Tage im Jahr mit Gott in Verbindung bleiben, dass da möglichst nichts abreißt? Und ich denke, niemand von uns hier heute Morgen wird leugnen, dass uns das gut tut, wenn wir immer in Verbindung mit Gott sind. Uns selber, aber auch unserem Umfeld tut es gut, wenn wir in einer gesunden Beziehung zu Gott leben. Und die Frage ist für mich nur, wie gelingt das? Vielleicht seid ihr ja da besser als ich unterwegs und für euch ist das gar keine Frage, dann kann ich ja jetzt wieder gehen. Aber ich vermute, ihr kennt das auch, dass das nicht immer so hundertprozentig läuft. Wie bleibe ich immer in Verbindung mit Gott? Ich lese uns dazu einen Text, den der Apostel Paulus an die Christen in Thessaloniki geschrieben hat. 1. Thessalonicher 5, die Verse 16 bis 24. 1. Thessalonicher 5, die Verse 16 bis 24. Ich lese uns diesen Text nach der Luther-Übersetzung. Dort lesen wir: Seid allezeit fröhlich, betet ohne Unterlass. Seid dankbar in allen Dingen, denn das ist der Wille Gottes in Christus Jesus für euch. Den Geist dämpft nicht. Prophetische Rede verachtet nicht. Prüft aber alles und das Gute behaltet. Meidet das Böse in jeder Gestalt. Er aber, der Gott des Friedens, heilige euch durch und bewahre euren Geist samt Seele und Leib unversehrt, untadelig für das Kommen unseres Herrn Jesus Christus. Treu ist er, der euch ruft. Er wird's auch tun. Ein ganz schön herausfordernder Text, wie ich empfinde. Gleich 8 Imperative, gleich 8-mal die Befehlsform. Seid allezeit fröhlich. Betet ohne Unterlass. Seid dankbar in allen Dingen. Den Geist dämpft nicht. Prophetische Rede verachtet nicht. Prüft alles. Das Gute behaltet. Meidet das Böse in jeder Gestalt. 8-mal Imperativ. Das kann einen erstmal erschlagen. Aber das ist natürlich nicht die Absicht des Apostels Paulus, uns irgendwas um die Ohren zu hauen. Und deswegen sollten wir nochmal genauer hinschauen. Und das möchte ich mit euch heute Morgen tun. Immer in Verbindung mit Gott. Aber wie? Die klassische Antwort lautet: durch geistliche Übungen, also durch gelebte christliche Praxis. Manch älterer hier heute Morgen wird wahrscheinlich noch das alte Kinderstundenlied kennen: Lies die Bibel und bet jeden Tag, wenn du wachsen willst. Habe ich auch noch gesungen in der Kinderstunde, so alt bin ich schon. Heute benutze ich dieses Lied nicht mehr, aber wenn ich Menschen zum Glauben führen darf, dann spreche ich natürlich auch mit ihnen darüber, wie wichtig es ist, seine Bibel zu kennen und darin zu lesen und mit Gott im Gespräch zu bleiben, zu beten. Und ich lese oder ich spreche mit diesen Menschen über viele weitere geistliche Praktiken. Ich spreche natürlich mit jungen Christen auch darüber, dass es gut ist, einen Gottesdienst zu besuchen, so wie ihr das hier heute Morgen tut. Ich spreche darüber, dass es auch eine gute geistliche Übung ist, zu beichten. Das kennen wir in den Freikirchen weniger, aber ich habe das selber für mich auch kennengelernt und schätzen gelernt, zu einem anderen vertrauensvollen Christen zu gehen, mit ihm darüber zu reden, was nicht in Ordnung ist, und mir von einem anderen die Vergebung Jesu Christi zusprechen zu lassen. Eine gute geistliche Übung. Meinem Naturell entspricht es auch, mich mal zurückzuziehen. In der Regel habe ich jedes Jahr eine Woche, wo ich mich ganz alleine zurückziehe, ohne meine Familie, um zu schweigen, zu fasten, zu beten, weil ich das brauche, um meiner Beziehung zu Gott willen. Und auch spreche ich mit jungen Christen darüber, dass es gut ist, den anderen davon zu erzählen, was mir Jesus bedeutet, den Glauben zu bekennen. Und natürlich auch darüber zu entdecken, was habe ich für Begabungen von Gott geschenkt bekommen und wie kann ich sie für ihn einsetzen. All das sind geistliche Übungen. Und nach meiner Erfahrung sind die meisten jungen Christen zu Beginn mit Elan dabei. Voller Freude über den Glauben, den sie gewonnen haben, fangen sie an, diese Dinge zu tun. Sie erleben, wie Gott in ihr Leben eingreift. Sie spüren diese Verbundenheit mit Jesus Christus und sie erleben die Kraft des Heiligen Geistes. Doch nach einer gewissen Zeit, da schwindet irgendwie die Begeisterung und es stellt sich so eine gewisse Gewöhnung, vielleicht sogar gar Langeweile ein. Es fällt zunehmend schwerer, in der Bibel zu lesen oder wird zur routinemäßigen Pflicht. Das Beten ist irgendwie nicht mehr so dynamisch und die Impulse des Heiligen Geistes bleiben auch irgendwie aus. Und so wird aus "Seid alle Zeit fröhlich", der erste Imperativ, ne? "Seid alle Zeit fröhlich" wird mit mal "Ich bin jederzeit frustig", weil es läuft irgendwie nicht mehr so in meiner Beziehung zu Gott. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Meine Erfahrung ist das, dass es solche Phasen auch in meinem Christsein gibt, dass da irgendwie die Verbindung zu Gott nicht mehr so intakt ist. Wie kommt das dazu? Oft denke ich, hat es damit zu tun, oder ist meine Erfahrung, hat es damit zu tun, dass ich dann das Wesentliche aus den Augen verloren habe. Nämlich, dass da Jesus Christus ist, der mich mit Gott versöhnt hat. Das war doch ganz zu Anfang auch mein Antrieb, zu beten, in der Bibel zu lesen, mehr darüber zu erfahren, was es mit dieser Liebe Gottes auf sich hat, dass da Jesus Christus kommt und sein Leben für mich lässt, damit ich wieder im Frieden mit Gott leben kann. Aber aus der Freiheit, die ich da gewonnen habe und dieses Geschenk des neuen Lebens, das ich bekommen habe, ist dann irgendwie nach und nach eine Pflicht geworden. Ein echter Christ muss doch in der Bibel lesen, er muss doch beten, er muss doch in den Gottesdienst gehen, er muss doch regelmäßig seinen Glauben bekennen. Und wenn er das nicht tut, dann ist Gott nicht mehr mit ihm zufrieden, so meinen viele. Und manchmal wird man dann auch komisch in der Gemeinde angeguckt, wenn man nicht mehr so ganz regelmäßig und treu dabei ist. Doch anstatt zum Ursprung zurückzukehren, versuchen wir es dann meist mit irgendwelchen neuen geistlichen Übungen. Wir denken vielleicht, eine neue Gebetsform, die könnte neuen Schwung in meine Beziehung zu Gott bringen. Oder vielleicht sollte ich mehr beten. Alle 10 Minuten. Ich kenne Christen, die haben so einen Timer in der Hosentasche, der klingelt alle 10 Minuten und dann sprechen sie ein Blitzgebet zu Gott, um in Verbindung zu bleiben. Vielleicht brächte das die Wende. Das heißt auch hier in unserem Text, betet ohne Unterlass. Vielleicht hilft eine neue Bibelübersetzung, um vielleicht das ein oder andere nochmal neu zu entdecken. Ein neues Andachtsbuch oder eine neue Gottesdienstform. Um nicht falsch verstanden zu werden. Ich glaube, all das hat seinen Wert. Ich glaube, es kann uns wirklich auch mal helfen, so ein bisschen aus der Routine auszubrechen. Das kann sehr belebend sein. In der Norderstedter Gemeinde, zu der ich ja jetzt gehöre und da ich auch hingehe, da haben wir gerade eine Predigtreihe beendet, die haben wir PUSH genannt. Pray until something happens. Bete so lange, bis etwas passiert. Und wir sind noch da drin, das begleitet uns so dieses halbe Jahr. Und wir haben da so eine Gebetswerkstatt, wo wir verschiedenste Gebetsformen ausprobieren, vom Taizé-Gesang bis hin. Letzte Woche haben wir malendes Gebet angeboten nach dem Gottesdienst am Nachmittag, wo wir bei Musik angefangen haben, also christlicher Lobpreismusik, das, was uns im Herzen ist, auch zu malen. Also ich will nicht falsch verstanden werden. Ich glaube, dass auch solche Dinge unser Christsein beleben können. Aber wenn wir nicht zur Quelle zurückfinden, dann wird auch die nächste Methode irgendwann öde und wir fangen von vorne an zu suchen, damit wir beständig in Verbindung mit Gott bleiben. Und dann kann das in so einen Kreislauf hineinkommen, der sehr frustrierend ist. So ein Höhepunkt und dann bumm, bin ich wieder unten wieder. So ein Höhepunkt und bumm, bin ich wieder unten. Was also kann helfen, dass ich immer in Verbindung zu Gott bleibe? Die geistlichen Übungen allein scheint es nicht zu sein. Eine andere in Kirchen und Gemeinden oft gehörte Antwort lautet: durch Christus in dir. Kannst du mal weiterschalten? Der will nicht. Dankeschön. Hat er sich aufgehängt? Na gut, ihr könnt. Dankeschön. Ja. Also, die zweite Antwort ist dann oft: durch Christus in dir. Da wird dann gesagt: Mensch, Andreas, mach dir doch nicht so viel Stress mit den geistlichen Übungen. Jesus Christus lebt doch in dir. Als du zum Glauben gekommen bist, hast du doch den Heiligen Geist bekommen. Es kommt doch nicht darauf an, dauernd in der Bibel zu lesen oder ständig in den Gottesdienst zu rennen, sondern es ist wichtig, dem nachzuspüren, was der Heilige Geist dir sagt. Das steht doch auch schon hier in unserem Text: den Geist dämpft nicht. Und hat nicht Paulus außerdem im Brief an die Christen in Kolosse geschrieben: Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit? Was willst du also mehr? Weil Jesus Christus durch seinen Geist in dir lebt, ist da, wo du bist, auch Christus. Also bist du immer in Verbindung mit ihm. Sei doch nicht so getrieben von deinen religiösen Pflichten und Zwängen, so getrieben von deinen Ängsten und deinem schlechten Gewissen. Leb doch mehr in der Freiheit, zu der dich Christus befreit hat. Das klingt zunächst mal richtig gut. Und als Gegenschlag zu gesetzlich verkrampften Bibellesen und Beten muss diese Facette des Glaubens auch deutlich gesagt werden. Als mir das mal jemand mitten in meine pflichtmäßige Glaubensroutine hinein gesagt hat, da war das für mich so, als könnte ich geistlich mal wieder richtig durchatmen, frische Luft kriegen. Es ist wichtig, sich das hin und wieder vor Augen zu stellen, dass wir nicht nur dann mit Gott verbunden sind, wenn wir fromme Dinge tun. Wenn ich durch Jesus Christus wirklich zu Gottes Kind geworden bin, dann bin ich es rund um die Uhr. Als mein Vater im Himmel hält er auch in meinem ganz normalen Alltag zu mir mit all den Dingen, die dazugehören. Er hält den Kontakt. Er liebt mich selbst, wenn ich auf krummen Wegen unterwegs bin. Ich bin ihm auch wichtig, wenn ich meiner Arbeit nachgehe. Auch da ist er bei mir. Er freut sich, wenn ich Sport treibe, wenn ich mein Hobby pflege oder im Garten Unkraut zupfe oder was auch immer ich Alltägliches gerade mache, da ist er auch bei mir dabei. Gott hat mir doch mein Leben geschenkt mit all den Alltäglichkeiten, die dazugehören. Ich glaube nicht, dass Gott unser Leben in geistlich und ungeistlich aufteilt, so wie wir das oft tun, sondern er ist immer bei uns, jederzeit. Ich habe dazu mal vor einiger Zeit in einem Artikel der Zeitschrift Aufatmen etwas gelesen von einer Tamara Hinz, die hat Folgendes geschrieben. Er, Gott, hat das größte Werk aller Zeiten, das Besondere schlechthin, nämlich die Menschwerdung seines Sohnes, geschaffen und gibt sich mit der gleichen liebevollen Hingabe der Erschaffung eines kleinen Gänseblümchens hin. Der gewöhnliche Alltag scheint bei ihm jeder Monotonie und Langeweile zu entbehren. Jeden Morgen tippt er sozusagen die Erde an, damit sie sich dreht, lässt die Sonne ihre wärmenden Strahlen über den Horizont schicken und die Wolken regnen. Und das nicht erst seit gestern. Ich merke, bei Gott hat das Alltägliche durchaus seinen Wert. Ja, ich glaube, Gott hält rund um die Uhr Verbindung zu mir, weil er durch seinen Heiligen Geist in mir lebt. Und dennoch ist meine Erfahrung, dass das nicht automatisch heißt, dass ich auch immer auf Empfang für ihn eingestellt bin. Das ist so ähnlich wie bei meinem alten Radio. Also in einem meiner älteren Autos, die ich jetzt nicht mehr habe, hatte ich so ein Radio, das war sehr sensibel, sag ich mal. Ja, das war so, mein Lieblingssender, der sendete 24 Stunden am Tag in bester Qualität, gar keine Frage, aber nicht immer empfing ich diesen Sender störungsfrei. Wenn ich mit meinem Auto an einer Ampel fuhr, wo viele andere Autos standen mit elektromagnetischen Schwingungen, dann rauschte das in meinem Radio. Oder wenn ich unter einem Hochspannungsmasten durchgefahren bin, dann rauschte es in meinem Radio. Manchmal bin ich auch einfach versehentlich an den Knopf gekommen und habe den Sender leicht verstellt und es rauschte. Das Gleiche oder das, was ich dann machen musste, das war natürlich den Sender nachjustieren oder, wenn es ging, Abstand von diesen störenden Autos zu finden oder so schnell wie möglich unter dem Hochspannungsmasten hindurchzufahren. Was ich versuchen will, euch damit deutlich zu machen, ist, Christus in mir allein ist auch noch keine Garantie dafür, dass ich immer mit Gott in eindeutiger Verbindung bin. Wie schnell wird auch mein geistlicher Radiosender gestört oder verstellt? Durch äußere Einflüsse oder auch einfach durch verquere innere Störfaktoren. Also, wir merken, beide Antworten für sich alleine greifen zu kurz. Weder allein durch geistliche Übungen, noch allein durch Christus in mir, werde ich dauerhaft sonntags wie alltags mit Gott in Verbindung bleiben. Ihr ahnt es schon, ich halte beides für wichtig. In Ergänzung zueinander. Und deswegen noch der dritte Punkt, durch beides. Durch beides zusammen wird die Verbindung zu Gott stabil. Es stimmt, unser Glaube ist sicher nicht zur Erfüllung geistlicher Übungen da. Aber unser Glaube braucht die geistlichen Übungen, braucht diese christliche Praxis, um uns auf den Christus in uns auszurichten. Um uns an seine Rettungstat zu erinnern, um uns die Stimme seines Geistes klarer hören zu lassen. Geistliche Übungen plus Christus in uns, das ist es. Durch dies beides zusammen bleiben wir mitten im Alltag immer mit unserem Gott in Verbindung. Und wie sieht das nun ganz praktisch aus? Eine neue Methode werde ich euch hier sicherlich nicht präsentieren heute Morgen. Aber einen Vorschlag mache ich euch. Nimm mal deine Bibel zur Hand und lies mal in einem Stück die vier Evangelien. Ich weiß, das dauert ein bisschen. Ihr könnt es ja auch auf 4 Tage verteilen oder auf eine Woche, ist egal. Aber lest mal nur die vier Evangelien und zwar mit der Frage im Hintergrund, wie ist eigentlich Jesus in Verbindung mit seinem Vater im Himmel geblieben? Und was hat er seine Jünger dazu gelehrt? Lest einmal die 4 Evangelien. Da gab es doch auch beides bei Jesus. Einerseits finden wir da Stellen, die deutlich machen, wie er sich tief und innig mit seinem Vater im Himmel verbunden wusste, dass er wusste, er ist sozusagen in mir. Und auf der anderen Seite hat Jesus auch geistliche Praktiken geübt. Regelmäßig war er offensichtlich in der Synagoge, können wir lesen. Er führte kurze Zwiegespräche mit seinem Vater im Himmel oder zog sich auch mal für längere Zeit zurück, um intensiv im Gespräch mit Gott zu sein. Und auch das lesen wir in den Evangelien. Er brauchte das, dass er in der Tora las, die heiligen Schriften, die Propheten. Er ließ sich taufen. Er feierte mit seinen Jüngern das Abendmahl. Er gebrauchte bildliche Vergleiche für ein Leben mit Gott und vieles, vieles mehr. Lest einmal nach. Es lohnt sich zu studieren, was tat eigentlich Jesus, um in Verbindung mit seinem Vater zu bleiben und was hat er seine Jünger da in den Evangelien gelehrt. Und dann überleg, was das für dich konkret bedeuten kann. Aber bevor du überlegst, welche geistliche Übung du nun wieder beleben möchtest, bitte denk dran, was Jesus für dich getan hat. Dass er dich gerettet hat. Dass er dich mit dem Vater versöhnt und dir ein neues Leben geschenkt hat. Stell dir seine große Liebe vor Augen. Er ist ganz persönlich auch für dich gestorben. Da entsteht so ein Grundton der Dankbarkeit, wenn wir uns das vor Augen führen. Und so eine Sehnsucht, mehr von diesem Jesus zu erfahren. Und dann fängt das eigentlich schon wieder mehr oder weniger von alleine an, dass ich wissen möchte, was steht denn da über ihn? Und dass ich mit ihm ins Gespräch kommen möchte. Diese Dankbarkeit und diese Freude, die treiben uns dann an, auch über geistliche Übungen wie das Bibellesen, Beten, den Gottesdienstbesuch, aber auch den Einsatz meiner Gaben, darüber sozusagen den Kontakt zu meinem Herrn zu pflegen. Und dann noch zu wissen, Christus lebt ja durch seinen Geist in mir, bewahrt uns davor, ein schlechtes Gewissen zu bekommen, wenn ich meine geistliche Übung mal nicht praktiziert habe. Denn so schreibt Paulus an anderer Stelle, zur Freiheit hat uns Christus befreit. So steht nun fest und lasst euch nicht wieder das Joch der Knechtschaft auflegen. Auf dieser Grundlage, da kann es gelingen, nicht nur zu sagen, ja Herr, ich will mit dir in Verbindung bleiben, sondern es auch wirklich zu leben. Großartig finde ich auch, was Paulus hier zum Abschluss seiner 8 Imperative schreibt. Er schreibt, er aber, der Gott des Friedens, heilige euch durch und durch und bewahre euren Geist samt Seele und Leib unversehrt, untadelig für die Ankunft unseres Herrn Jesus Christus. Treu ist er, der euch ruft. Er wird's auch tun. Das heißt doch, Gott selber hat ein riesengroßes Interesse daran, dass wir in Verbindung zu ihm bleiben. Darum tut er von seiner Seite aus alles, damit der Kontakt von uns zu ihm nicht abreißt. Er ist uns treu, so steht es hier. Das macht mir Mut, es ihm nachzumachen. Ich habe mir überlegt, wie ich das, was ich gepredigt habe, in ein Bild packen kann, damit es für euch besser zu behalten ist. Und da ist mir das Bild von den Bergsteigern gekommen. So ein Bergsteiger, der kann eigentlich nur vernünftig seine Tour machen, wenn er wirklich klettert und nicht nur wandert, wenn er einen hat, der ihn sichert. Dazu ist aber das Seil und die Ösen notwendig. Stellt euch einen Kletterer vor, der nur ein Seil hat, mit dem er in der Verbindung zu dem anderen Kletterer ist, aber das hängt nirgendwo dran. Wenn der dann abstürzt, was bleibt dann? Aber wenn dann da eine Öse ist, wo das Seil durchläuft und der andere hält ihn fest und der rutscht ab, dann kann er ihn halten, weil die Öse hält. Und genauso ist es mit uns, mit unserer Beziehung und unserer Verbindung zu Gott. Christus in uns, das ist das Seil zu Gott. Und die Ösen, das sind sozusagen unsere geistlichen Übungen. Wenn wir beides ineinander durchziehen, dann haben wir eine gute, feste Verbindung zu unserem Vater im Himmel. Dann können wir das Seil einhaken und Schritt für Schritt fest verbunden mit ihm durch unseren Alltag gehen. Das wünsche ich euch genauso wie mir, dass wir das immer beides zusammen bewusst, dass uns das bewusst ist und dass wir das beides zusammen so praktizieren. Christus in uns und die geistlichen Übungen, so können wir jeden Tag neu mit Gott in Verbindung bleiben. Amen. Ich bete. Lebendiger Gott und Vater, Herr Jesus Christus, Heiliger Geist, du dreieiner Gott, ich danke dir, dass wir in dir alles haben, so wie wir es gesungen haben. Du bist alles für mich, Jesus, haben wir vorhin gesungen. Danke dafür, dass du in uns lebst und danke auch, dass uns dein Wort lehrt, dass wir diese Verbindung pflegen können durch geistliche Übungen. Und so bitte ich dich, dass das im Einklang geht bei uns, dass wir das eine wie das andere nicht vernachlässigen und so erleben können, dass unsere Beziehung zu dir, Vater im Himmel, frisch bleibt und dass wir merken, dass sie uns trägt. So geh mit uns auch in diese Woche. Hab Dank dafür, dass du uns alles gibst, was wir brauchen. Amen.